Ahli Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg. Und jetzt in Bezug auf was? Auf Qadr, auf Allahs Vorherbestimmung. Ahli Sunnah wal Jama'ah sind zwischen zwei Sekten. Die eine sind Qadariyya, die Schicksal und Vorherbestimmung verleugnen. Auf der einen Seite die Qadariyya. Und auf der anderen Seite sind es die Jibriyya, die übertreiben mit Allahs Vorherbestimmung in dem Sinne, dass sie sagen, Allah hat alles vorherbestimmt. Die Qadariyya sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts vorherbestimmt. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste nicht, was passiert, bevor es passiert ist. Und Allah hat nicht die Taten erschaffen, sondern der Mensch selbst hat sie erschaffen. Weil wenn wir sagen, und die also argumentiert damit und sagen, wenn wir sagen, dass Allah die Taten erschaffen hat, zum Beispiel Allah hat Zina erschaffen, und du machst Zina, und dann landest du in Jahannam. Allah hat dich erschaffen, dass du Zina machst. Und du landest in Jahannam unschuldig. Allah hat, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist rein von Ungerechtigkeit. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Fall, er hat das nicht erschaffen, dass du jetzt Zina begehst, oder dass du Alkohol trinkst, oder was weiß ich, sonst irgendwas anderes machst. Das hast du selbst erschaffen. Und damit sind sie Kuffar. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Khalq allgemein? Über die Schöpfung. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut, hat auch Allah erschaffen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und die Jibriya auf der anderen Seite sagen, alles, du bist sozusagen, du machst alles gezwungenermaßen. Allah hat dich gezwungen, dass du alles machst. Du bist wie ein Blatt im Wind. Verstehst du mich, Barakallahu? Du bist wie ein Blatt im Wind. Du bist wie die Sonne. Und die Sonne, was macht die Sonne? Die kommt raus und geht wieder runter. Das macht Allah mit der Sonne. Dass sie rauskommt und wieder. Das gleiche macht Allah auch mit dir. Verstehst du? Was macht Allah mit Regen? Er lässt den Regen runterkommen. Allah macht es, dass es regnet. Allah hat dich zu einem Kafir gemacht. Wenn du jetzt ein Kafir bist, Feuer anbetest oder ein Kreuz anbetest, Allah hat dich so erschaffen, Allah hat das so gewollt, er hat dich dazu gezwungen. Also das, was du machst, ist nicht verboten, sondern es ist Allahs Wille. Wenn du Sinner machst, das ist Allahs Wille. Das sind Jibriya. Beide dieser Sekten sind Kuffar. Ahli Sunnah wal Jama'ah, was sagen sie über Allahs Vorherbestimmung? Was sagen Ahli Sunnah wal Jama'ah über Qadr, ja, Shabab? Es? Allah subhanahu wa ta'ala hat alles vorherbestimmt. Alles ist vorherbestimmt. Genau. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er subhanahu wa ta'ala hat dich zu nicht gezwungen. Er hat dir erlaubt, dass du es machst. Er hat dich aber nicht gezwungen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Und ihr könnt nichts wollen. Du kannst nicht etwas wollen, wenn Allah es nicht will. Rabbul Alamin, der Herrscher der Welten oder der Geschöpfe. Du willst etwas. Du kannst gar nicht wollen, wenn Allah dir nicht erlaubt, dass du überhaupt auf diese Gedanken kommst. Deswegen, ein Mensch oder jemand, der wirklich der einen normalen Verstand hat, psychisch normal ist, bei ihm hat er ständig Kampf seiner Gedanken, oder nicht? Die Gedanken sind, dein Kopf ist voller Gedanken, ständig. Ständig denkst du nach. Nur ein Schwachkopf denkt nicht nach. Aber ein gesunder Verstand, er denkt nach. Subhanallah. Auf der einen Seite hast du alle Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hast du Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz. Und du entscheidest dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala zwingt dich zu gar nichts. Wenn du ihn um etwas bittest, wird er dir es geben. Wenn du dich für etwas entscheidest, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich auf diesen Weg festigen. Wenn du einen Fehler machst, unabsichtlich irgendwo landest, ohne es gewollt zu haben, wird Allah dir das verzeihen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn man dich zu etwas zwingt, Allah zwingt dich zu gar nichts, die Strafe wird dir überhaupt nicht geschrieben. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer von allem. Du bist aber der, der den verdient, der den Verdienst nimmt. Du verdienst ja die Strafe oder die, was? Die Belohnung. Ja? Und Allah hat das für dich erschaffen. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist, wir haben einen Vortrag über die Akida von Ahli Sunnah wal Jama'ah gemacht in Bezug auf Qadr. Darf ich euch was sagen? Barakallahu fikum. Ja? Das ist eine sehr wichtige Sache. Ja? Allahu musta'an. Und ich habe euch letztens gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass es das bei den Muslimen, bei den Brüdern hier gibt, würde ich keine Vorträge mehr machen. Aber ich weiß, dass es Brüder gibt, die diese Eigenschaft haben. Deswegen mache ich auch Vorträge. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja? Zum Beispiel, wenn du mit irgendeinem Trottel diskutierst, ja, irgendein Jahil oder was weiß ich was, ja, du darfst nicht sagen, ich kann dir das nicht erklären, komm zu uns in die Moschee und Sheikh erklärt dir das. Ja? Oder ich habe so ein Buch zu Hause, ich gebe dir, dass du das liest, dann wirst du es verstehen. In Sachen Aqidah darfst du das nicht sagen. In Sachen Aqidah darfst du nicht sagen, komm in die Moschee und es gibt einen Sheikh, der wird dir das erklären, ich kann dir das nicht erklären. Das sagen nur Ahlul Bidah. Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Da gibt es nichts Schweres. Du brauchst einen Alim jetzt, dass er... Was ist mit dir, Allahu Akbar? Diese Fundamente, diese Grundlagen, das musst du kennen und musst sofort bereit sein, jeden fertig zu machen. Wallahi. Wenn du das nicht, wenn du nicht kannst, dann bist du eine Pfeife. Wallah. So musst du dich hinsetzen und lernen. Probleme mit der Dreifaltigkeit im Christentum. Nie im Vorträge gibt es Hunderte in jeden Sprachen. In allen Sprachen, Deutsch, Englisch. Nimm, lern das. Und falls du eine Debatte mit irgendeinem christlichen Alim, Sheikh hast, dass du ihn fertig machen kannst, sofort, nimm die Bücher von Ahmed Didat. Verstehst du mich? Nicht so, ja, es gibt einen Kafir in meiner Klasse, er ist der urextreme Kafir und so. Ich bringe ihn mal in die Moschee, dass du mit ihm diskutierst. Habibi, kannst du ihm nicht erklären, wer Jesus ist? Ja? Du kannst es nicht schaffen, dass er daran glaubt. Allah ist derjenige, der jemanden recht leitet, dass er glaubt oder dass er nicht glaubt. Das wirst du nicht schaffen. Das ist nur in Allahs subhanahu wa ta'ala Hand. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffst nicht du. Das schaffst die ganze Welt nicht. Ja? Nimm jetzt einen Kafir, einen Christen oder einen, was weiß ich was, Atheisten. Ja? Die ganze Welt versammelt sich mit ihm, Diskussion zu führen. Die größten Gelehrten dieser Welt. Ja? Wenn Allah nicht recht leiten wird er das niemals verstehen. Ja? Und man verlangt ja auch nicht von dir, dass du die Leute in den Islam reinbringst. Aber Allah verlangt von dir, dass du den Menschen die Religion erklärst. Ja? Irgendeiner, keine Ahnung, sagt, ja, mein Sheikh ist so oder so, oder er kommt vom Berg am heißen Tag und hat Schnee auf den Schultern. Was diese Sufis sagen. Ja? Und so weiter und so weiter. Dass du klug argumentieren kannst. Dein Sheikh, was ist denn mit deinem Sheikh? Oder wenn du mit den Schia diskutierst. Oder wenn du über die, ständig kommen sie mit dem türkischen Präsidenten und den ägyptischen Präsidenten und den saudischen und irakischen, was weiß ich was. Ja? Ja, Bruder, komm in Moschee, dann kannst du diskutieren mit unserem Sheikh, er wird dir das erklären. Habibi, wenn du das nicht erklären kannst, dann hast du selber nicht verstanden. Dann bist du genau wie er. Ja? Warum befolgst du überhaupt diese Akida, wenn du keine Argumente dafür hast? Man befolgt die Argumente. Deine Religion, dein Manhaj, dein Glaube ist auf Beweisen aufgebaut. Ja, das geht nicht. Du kommst zum Vortrag, hörst dir das an und gehst wieder und sagst, ja, ich bin mit diesen Brüdern, weißt du, Mashallah, Tabarakallah und so. Nein, du bist überhaupt nicht. Du bist mit niemandem, du bist mit dem Shaitan. Ja. So, du musst dich hinsetzen, Buch nehmen und lernen. Ja? Und wenn jemand dich kommt und fragt, ja, es gibt Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, dieser Präsident ist, er regiert nicht mit der Scharia und dies und das und bla bla bla. Wenn du das selber nicht kannst, dann hast du ein Problem. Ein großes, gewaltiges Problem. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wir wollen ja nicht, dass das unsere Jama'a, wie nennt man das, Gruppenzwang wird. Ja? Wenn du nicht Tekfir machst über den Präsidenten so und so, bist du Kafir. Deswegen machst du Tekfir über ihn. Ja? Du hast Angst, dass die Brüder dich nicht abschreiben und sagen, Yalla, der Bruder ist das Akida von Murgia. Oder hat keine Ahnung von. Verstehst du mich? Du sympathisierst wie einen Sheikh oder einen Daya, der Tekfir macht, und du machst auch Tekfir, Yalla, Bismillah. Dann, wer so etwas macht, ist ein Jahil und versteht nichts. Diese Grundlagen des Islams muss jeder von uns kennen. Jemand kommt und fragt dich, was ist mit einem Präsidenten, der nicht mit Scharia regiert? Habibi, da musst du sofort Ayat, Hadith, Aussagen der islamischen Gelehrten. Wenn du sie nicht kannst, dann musst du sie lernen. Wenn du sie nicht kannst, kennst du den Aqidah nicht. Ja. Jemand kommt und sagt, ja, unsere Schuyuch, unsere sufischen Schuyuch, die haben Kontakt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben übernatürliche Kräfte. Und wenn du das nicht widerlegen kannst, dann hast du keine Ahnung von Aqidah. Ja. Irgend Jahil kommt und sagt, ja, eine Frau muss nicht Kopftuch tragen. Ja? Eine Frau ist nicht verpflichtet, Kopftuch zu tragen. Kopftuch ist, oder Niqab ist nur eine arabische Tradition, hat mit dem Islam nichts zu tun. Und du schaust ihn an wie ein Schaf und sagst, ah, Sheikh, es gibt einen, er sagt, was soll ich ihm sagen? Sag ihm gar nichts. Dreh dich um und geh weg. Sonst machst du es nur noch schlimmer. Ja? Geh nach Hause, nimm Buch und lerne. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Geh nach Hause, nimm Buch und lerne die Aya. Dann, was sagen die Sahaba über diese Aya? Lerne das Thema. Thema, eins nach dem anderen. Thema, Mes'ela. Nimmst du eine Mes'ela. Ja? Du bist in eine Moschee gegangen und hast gebetet und hast gesagt, Amin. Und nach dem Gebet, alle auf dich. Warum hast du laut Amin gesagt? Wenn du noch einmal machst, dann bist du. Du sagst, aber in unserer Moschee sagen wir auch Amin. Das ist dein Argument. Das ist dein Beweis. In unserer Moschee sagt man laut Amin. Verstehst du mich? Wieso sagst du Amin? Amin, laut nach Surat al-Fatiha. Die ganze Moschee ist dagegen. Ja. Hodja ist dagegen. Die ganzen. Und du sagst ganz laut Amin. Und wenn sie dich in die Ecke drängen, dann fällt dir kein Hadith ein, fällt dir nichts ein. Verstehst du mich, Barakallahu? So geht das nicht, Shabab. Ja? Wir müssen lesen und lernen. Wir müssen lesen und lernen. Sonst wird das aus dem Ruder geraten und alle werden Juhal bleiben. Ja? Und unsere Akhida, unseren Manhaj, wird jeder Jahil zerstören können, wann immer er möchte. Wenn ihr wisst es, wie Mubtadi'a, was für eine Zunge sie haben. Wallahi, wie Klapperschlange. Ja. Wenn er kommt, der macht dich fertig. Dieser zum Beispiel, dieser Shaitan neben uns, dieser Mel'un, La'anahullah, dieser Adnan, ja. Er macht dich fertig. Er spielt mit dir wie mit einem kleinen Kind. Ja. Wenn du nicht Aya kennst, wenn du nicht Hadith kennst, ja, du bist nicht verpflichtet, ihn recht zu leiten. Inneke la tehdi man ahbabt. Du kannst nicht jemanden recht leiten, den du magst. Walakin Allah yahdi man yasha. Sondern Allah leitet recht, wenn er möchte. Du bist verpflichtet, diese Religion zu verteidigen. Ja? Jemand kommt und sagt, ja, es gibt Fetwa, man darf sich den Bart rasieren. Du musst sofort bereit sein und sagen, Yallah, wo ist die Fetwa? Ha? Wo ist die Fetwa? Ich habe was anderes gehört vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Er sagt das und das und das und das. Es muss nicht arabisch sein. Ha? Lerne es wenigstens, dass du musst mit niemandem diskutieren auf dieser Dunya. Halas. Ja, machen wir es leicht. Du musst mit niemandem kein Wort lernen. Aber sei du dir sicher, was ist deine Aqida? Ja? Für ein, wie sagt man das, dieser selbst, wie nennt man, nicht Dialog, sondern ein Monolog mit dir selber. Was ist der Beweis, dass ein Muslim Bart tragen muss? Was ist der Beweis, dass Frau Niqab tragen muss? Oder Hijab? Was ist der Beweis, dass ein Muslim Kafir ist, wenn er nicht betet? Was heißt ein Muslim? Ja? Ja. Was sind die Beweise, dass man im Monat Ramadan fasten muss? Ja. Was ist der Beweis? Was ist der Beweis, dass derjenige, der nicht mit Scharia regiert, Kafir ist? Was ist der Beweis, dass wir uns von den Kuffar lossagen müssen? Ja. Was ist der Beweis? Du fragst dich selber und antwortest auf die Frage. Suchst, lernst, recherchierst. Nur so läuft es, Shabab. Ja? Nur so, wenn wer nicht liest, wenig Vorträge hört, wer sich nicht interessiert, nix, nix, wallahi, gar nicht, der ist, alas, er ist nichts. Deswegen, wallahi, ich will nicht, dass Brüder wie Zombies werden. Ich kenne solche, ehrlich gesagt. Ich kenne solche. Er denkt, wenn er sich ein Bart wachsen lässt und sich ein Militärleiberl kauft, er glaubt, ja, halas. Das ist Katastrophe. Und dann wunderst du dich, wie konnte das passieren, was ist mit ihm geschehen? Jahil, will nichts lernen, will nichts studieren, will nicht nach dem handeln, was er gelernt hat, und dann passiert das, was passiert. Aber diejenigen, die lernen und sich bemühen, versteht ihr mich, Barakallahu fik, die lernen und sich bemühen und selbst recherchieren und nachfragen und gucken und, aber ich sage immer wieder, Alhamdulillah, es gibt Brüder, die wirklich Ahnung haben von ihrer Religion. Das Wichtigste für dich ist was? Dass du Beweise für deine Religion hast. Wenn du keine Beweise hast, dann hast du auch keine Religion. Weil Religion ist aufgebaut auf was? Auf Beweisen, auf Argumenten. Hast du keine Argumente, keine Beweise, hast du keine Religion. So ist es. Frag einen Jahil. Irgendwas über, wieso betest du nicht? Wieso gehst du nicht in die Moschee? Wieso die ganze islamische Umma fastet und du gehst auf Baustelle arbeiten und trinkst mit den Kuffar, während sie trinken? Wieso? Wieso machst du? Was ist los? Wenn er wüsste, würde er so etwas nicht machen. Wenn jemand Schirk macht, er bekennt sich zum Islam, er macht Schirk, ist er mit seinem Jahl entschuldigt oder unentschuldigt? Nein, wie oft noch diese Frage? Wie oft noch? Noch die nächsten 20 Jahre? Nein, sondern lernen die Antwort auf diese Frage. Und wenn irgendein Jahil kommt und sagt, ja, mein Vater, er ist zwar ein Demokrat, aber er ist ein Muslim. Ja, unmöglich, das geht gar nicht. Gleichzeitig ein Demokrat und ein Muslim zu sein, das geht nicht. Dass er gleichzeitig aus Eis ist und brennt. Okay, im chemischen Sinne gibt es vielleicht irgendeinen Trick. Dass du Eis mit Benzin begießt, vielleicht. Gleichzeitig Wasser und Feuer geht nicht. Entweder das eine oder das andere. Auch Schirk und Tawhid geht. Tawhid bedeutet Islam. Dass er Muschrik ist und Muslim gleichzeitig, so etwas geht nicht. Dass er nichts ist, geht auch nicht. Nur bei den Mu'tazila. Sie sagen, er ist kein Kafir, aber er ist auch kein Muslim. Na, was ist er dann? Eine Kuh? Allahumustan. Letztens habe ich gehört, eine Diskussion zwischen zwei Kindern. Und das eine Mädchen sagt, man darf dort also nichts essen. Diese Hühner dort darf man nicht essen, die sind haram. Und die andere sagt, warum darf man sie nicht essen? Und sie hat gehört, diese Hühner dort, weißt du, im Villa und so, sind haram. Alles. Aber sie kennt den Argument nicht. Und sie ist aber klug und muss ein Argument ausdenken. Wieso darf man diese Hühner nicht essen? Sie sagt, ja, nicht alle Hühnchen sind Musliminnen. Was denkst du? Allah ist da. Allah ist da. Wir sind eh fertig, inshallah. Allah ist da. Alles, das nächste Mal machen wir inshallah die Frage oder das Thema. Ahl Sunnah wal Jama'a sind, gehen den mittleren Weg, wenn es sich um Liebe zum Propheten alaihi salatu wassalam handelt. Es gibt zwei Gruppen. Die einen übertreiben in ihrer Liebe zum Propheten und die anderen sind was? Respektlos gegen den Propheten gegenüber. Alaihi salatu wassalam. Allahumma stan. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.